Klar! Einen Turm bauen wir! Das ist die Lösung! Und nachdem sie alles gründlich überdacht hatten, verkündete der überaus starke Willibald dem Rudel, dass er die Mäuse in den Himmel führen wolle. Ein gutes Schicksal hat uns die bunten Bauklötze beschert. Damit bauen wir einen Turm, der hoch bis in den Wurst- und Schinkenhimmel reicht. Aber das ist unmöglich. Du Lumpenmaus, hast du keine Ahnung? Gestern hat der kleine Menschenriese mit den Bauklötzen einen Turm gebaut. Einen sehr, sehr hohen. Mit Donner und Krach ist er zusammengestürzt. Ich hätte nicht darunter begraben werden wollen. Ruhe! Wir werden das Unmögliche möglich machen. Ruckzuck und punktum. Wir Mäuse mit unseren feinen Mäusepfoten können doch viel besser bauen als der kleine Menschenriese mit seinen groben Fingern. Wir werden den Turm höher und höher bauen. Ja. Sorgfältig Klotz auf Klotzschichten, ja. Kerzengerade, Holz auf Holz bis an die Tischkante und höher, immer höher, bis über die Lampe hinauf. Den Himmel werden wir stürmen, den Himmel, ja. Den Himmel, ja. Den Himmel. Ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Ihr wollt den Himmel stürmen. Aber was versprecht ihr euch davon? Wir werden die leckersten Sachen fressen. Wir werden nie mehr hungern müssen. Aber ein voller Bauch kann doch nicht alles sein. Wenn wir da oben sind, brauchen wir keine Angst mehr vor der Katze zu haben. Keine Angst mehr zu haben, Mäusemimi, ist wunderbar. Aber das kann doch nicht alles sein. Mach doch ein Ende mit deinem Gerede. Genug zu fressen, Sicherheit, ohne Angst. Und du willst immer noch mehr. Der Himmel, denke ich, ist mehr als alles. Unendlich viel mehr. Ach, Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Ja, genau, mehr als alles. Hat je eine Maus sowas gehört? Der Turm wird gebaut. Ein Lump, der uns den Plan verderben will. Genau. Weißt du, Mäuse-Philipp, eigentlich gehörst du, genau wie die weiße Lillibrot, überhaupt nicht mehr in unsere Rudel. Genau. Du verdienst nicht einmal mehr, eine Maus genannt zu werden. Ist nicht Maus. Das wäre ein viel treffenderer Name für dich. Genau. Wir bereiten alles sehr gut vor. Zunächst üben wir das Bauen mit den Klötzen. Flink, hart, zäh. Gegen morgen, von 5 Uhr bis 7 Uhr, packen wir die Klötze wieder ein, damit der kleine Menschenriese nichts merkt. Sehr gut. Wenn dann alles ruckzuck geht, dann errichten wir in einer einzigen Nacht diesen Himmel. Ja! Ja! Ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Mäuse Philipp? Ja, Willi Maus? Gut. Ich finde dich. Ich meine, du bist also. Lilli Maus wusste von diesem Augenblick an, dass sie den Mäuse-Philipp liebte. Sie hatte erkannt, dass er eine ganz besondere Maus war, die einen ganz eigenen Kopf hatte und mutig war zu sagen, was sie dachte. Die Mäuse schufteten von nun an und lernten es immer besser, mit den Bauklötzen umzugehen. Aber so sehr sie sich auch anstrengten, sie kam nie weiter als bis zum Lampenschirm, weil die Küchenuhr 5 Uhr schlug. Denn dann mussten sie die Klötze wieder einpacken, bevor der kleine Menschenriese kam und die Menschenköchin, um in der Küche zu frühstücken, über der ja der Wurst- und Schinkenhimmel war. Wir können, bis die Uhr 5 schlägt, nicht höher hinaus, so sehr wir uns auch anstrengen. Um 7 wird es Zeit und wir müssen dann spätestens ins Loch. Kurzum, es ist die Zeit, die uns hindert, den Himmel in unsere Gewalt zu bekommen. Gegen die Zeit ist eben nicht anzukommen. Wenn die Uhr 7 schlägt, ist die Zeit um. Aus diesem Grund, wir schlagen. Wir werden die Zeit ausschalten. Wie überaus starker Boss willst du das machen? Wir stoppen das Pendel der Uhr. Wenn wir das Pendel zur Ruhe bringen, dann tickt die Uhr nicht mehr. Die Zeiger bleiben stehen. Die Zeit steht still. Aber die Uhr macht nicht die Zeit. Die Zeit war vor der Uhr da. Schweig! Schweig! Du willst immer alles besser wissen. Du untergräbst unsere besten Ideen. Du bist unser Unglück, unser Untergang. Die Uhr steckt uns in eine Zeitfessel. Wir werden die Fessel sprengen. Wir werden Herr über die Zeit sein. Wir werden die Zeit vernichten, ausrotten. Wir werden die Stunden, die Minuten, die Sekunden ausrotten. Sage ich, ausrotten! Beruhige dich. Sechs Nächte lang werden wir uns ausruhen und Kräfte sammeln. In der siebenten Nacht werde ich die Zeit anhalten und wir werden den Himmel erstürmen. Punkt um. So.